Bescheid. Deine gute Laune ist nicht echt, Tina, glaube mir nicht, nur du bist voll und ich nehm das gleiche Zeug. Doch meistens wird mir morgens davon schlecht. Tina, geh nach Haus, Tina, geh nach Haus. Ey, komm mal runter, schlaf dich raus. So viel Schlaf und Speed, das ist das alte Lied. Du sahst doch ehrlich schon mal besser aus. Ich bin bestimmt auch selbst kein Kind von Traurigkeit, doch du setzt den ganzen Scheiß die Krone auf. Ich wollte dich nicht belehren und du hörst mir eh nie zu, und so nehmen die Dinge eben ihren Lauf. Tina, geh nach Haus, Tina, geh nach Haus. Ey, komm mal runter, schlaf dich raus. So viel Schnaps und Speed, das ist das alte Lied. Du sahst doch ehrlich schon mal besser aus. Schlaf dich aus. So viel Schnaps und Speed, das ist das alte Lied. Du sahst doch ehrlich schon mal besser aus. Tina, geh nach Haus, Tina, geh nach Haus. Ey, komm mal runter, schlaf dich aus. So viel Schnaps und Speed, das ist das alte Lied. Du sahst doch ehrlich schon mal besser aus.